Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Dresden, den 12. August 98. Seit vorgestern bin ich von meiner Reise nach Zerbst zurück und finde keinen Brief von dir, habe auch nunmehr wohl in 4 Wochen keinen erhalten. Dass du jetzt viel Arbeit hast, glaube ich wohl, aber ein Lebenszeichen hättest du doch von dir geben können. Oder deine Frau wäre so gefällig und schriebe uns, dass wir wegen deiner Gesundheit außer Sorgen sein könnten. Ich habe die letzten 3 Wochen so zugebracht, dass ich sie ganz aus meinem Leben ausstreichen muß. Erst hier erhole ich mich wieder und fange an, wieder ein paar vernünftige Begriffe zusammenzusetzen. Übrigens sind wir alle wohl, und Dora, die noch nicht zurück, sondern in Töplitz ist, rühmt die wohltätige Wirkung des Karlsbades. Herzliche Grüße von Minna. Lebe wohl. Dein Körner.